Alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruh, schlaf in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch die Engel Halleluja, tönt es laut von fern und von nah, Christ der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus deinem, oh göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund, Christ in deiner Geburt.